Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by North in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's gone in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des Wölferadios, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, war das geil Samstag oder war das geil? Ja, Spiel gegen Schalke, natürlich auch Thema nochmal bei uns, aber auch, ja, ich habe es ja angekündigt, Thema Zinn, Wappen und Fankultur beim VfL Wolfsburg. Darüber spreche ich mit Pascal Dornhoff. Er ist Abteilungsleiter der neu gegründeten Abteilung Fanszene. Ja, und dann schauen wir auch voraus auf das Spiel von Wolfsburg in Leverkusen. Und da ist zu Gast Bayern 04-Experte Kevin Scheuren. Besser geht's nicht. Schöner Ball auf Gerhard Müller! Nein! Auf Hermann! Nachschuss! Nachschuss! Tor! Tor! Wolfsburg! Ist das geil, das Stadion bebt! Das Stadion bebt! 2:1! Was für ein Auftakt! Was für ein Hammerspiel in dieser Bundesliga-Saison im ersten Spiel! Was für ein Auftakt! Ja, so hat sich's angehört. Am Samstag bei Wölferadio Arena Live. Leck mich am, naja, also da sind wir leicht eskaliert, der Malte und ich. Aber ist ja klar, so ging es, glaube ich, dem ganzen Stadion und so ging es uns auch, weil ja, weil es einfach toll war, weil wir da drauf hingearbeitet haben, weil wir da hingelächzt haben auf dieses Ergebnis, dass man auch mal so ein Spiel gewinnt, weil da sind wir uns, glaube ich, einig, haben ja hinterher auch einige gesagt, in der Vergangenheit, in der vergangenen Saison vor allen Dingen, da hätten wir das Spiel wahrscheinlich noch vergeigt und zwar so richtig. Und dass die Mannschaft dann hingegangen ist und gesagt hat, nein, wir sind nicht zufrieden mit diesem 1:1 und auch diesem Nackenschlag des Elfmeters, ja, der echt unglücklich war aus meiner Sicht, aber sei es mal dahingestellt, dass man dann als Mannschaft hingeht und sagt, ach, alles egal, wir hauen jetzt nochmal richtig einen raus und wir wollen nochmal und wir zwingen das Ganze. Ja, und dann steht Daniel Ginzek richtig, wo er stehen muss als Stürmer, der Abpraller kommt, fällt ihm vor die Füße. Und da hat er sich natürlich hinterher in der Mixzone auch zu geäußert, war nämlich nicht so geplant, das Ding. Nicht nur, dass er unter der Woche noch mit Fieber im Bett lag, aber dass ihm das Ding dann ja vor die Füße fällt und was er dann gemacht hat, das hat er dann so beschrieben. Jetzt im Nachhinein sage ich, wenn er nicht reingegangen wäre, hätte ich gesagt, warum gucke ich nicht nochmal hoch? So tunnel ich ihn unabsichtlich, ich habe einfach draufgehalten musste dem Janik danken, dass ich das Tor dann machen sollte. Ja, sympathischer Typ, der Daniel Ginzek, hat das auch ganz ehrlich und so weiter zugegeben. Und ja, ein kleiner Seitenhieb auf Yannick Gerhardt, der das Ding ja eigentlich machen muss. Und was aber entscheidend ist, nicht nur, was ich gerade gesagt habe, dass die Mannschaft das nochmal zwingen wollte, auch in der Nachspielzeit, das Entscheidende war ja dieser geile Pass von Camacho. Da waren ja auch ganz, ganz viele Fans immer der Meinung, der kann nur zerstören und so weiter. Das ist auch ein gefühlter, mehr oder weniger gefühlter Neuzugang. Aber wie wichtig der sein kann von der Stabilität her, von der Körpersprache her, der ist da dazwischen gefegt und hat dann zum Schluss, gerade in der Schlussphase, nochmal so zwei Traumpässe. Ich glaube, einmal links raus auf Roussillon oder Memedi war das, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber das war so ein Ding, wo er die gesamte Abwehr aushebelt und dann zum Schluss in der letzten Minute dann noch so ein Zuckerpass auf Daniel Gerhardt, guter Lauf. Der nimmt ihn auch perfekt an und wenn er ihn vorbeispitzelt, ist es ein Top-Tor. Aber so kann Fährmann super halten und Ginzek ist aber da und das ist war einfach geil. Und deswegen, da hat man, und das habe ich auch gesagt am Samstag und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz vielen Wölfe-Fans aufgefallen, da steht eine Mannschaft auf dem Platz oder da stand eine Mannschaft auf dem Platz. Da hat einer für den anderen dann gekämpft. Ich meine, klar, das war Schalke, der Vizemeister, da will man gut aussehen und ich bin mal sehr gespannt, wie die Truppe sich dann präsentieren wird, wenn es dann so gegen Augsburg, Mainz und Co. geht. Aber in dem Fall, wenn die so weiterspielt, macht mir das gar keine Angst, was die Saison angeht. Da ist man, glaube ich, auch weniger skeptisch und so weiter. Und lasst uns das auch mal ein bisschen genießen. Man muss das jetzt richtig einordnen. Man kann jetzt nicht hingehen und sagen, jawohl, die ganze Saison läuft so oder man fährt jetzt nach Leverkusen und haut die weg oder was weiß ich was. Sondern man muss jetzt peu à peu gucken und ein bisschen auch ruhig bleiben, was das angeht. Das richtig einschätzen auch. Das war eine gute Leistung, aber natürlich musste auch dann letztendlich die Konstanz rein. Und da muss man der Mannschaft und da muss man auch dem Trainer, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben. Aber das erste Ausrufezeichen, das ist gesetzt und das war richtig cool. Und da habe ich noch zwei waschechte Premieren hier beim Wölfer Radio. Und zwar einmal der Neuzugang Wout Weghorst. Der war ja sehr spektakulär unterwegs, muss man ganz ehrlich sagen. Hat viele Bälle festgemacht. Er war trotz seiner Körpergröße von fast 2 Metern sehr beweglich. Der hat viel gemacht, auch mit dem Ball, war anspielbar und so weiter. Hat viel geackert. Ja, und dann diese Szene da, wo er ein bisschen reinstolpert in Burgstaller, was erst als Tätlichkeit gesehen wurde. Dann nimmt er die rote Karte wieder zurück und so weiter. Hat auch eine Riesenchance auf dem Fuß, wo er fast alleine durch ist nach einer guten Einzelleistung von Roussillon. Also der Junge hatte einen Bundesliga-Auftakt, das war schon recht ordentlich. Und hat sich dann in der Mixzone hinterher natürlich auch gestellt. Und dann hört mal genau hin, was da auch passiert ist. Ich erkläre euch das gleich nochmal. Ja, natürlich. Am Ende ist es... Ja, das sagt Jena, aber ich hatte schon nichts zu machen. Nein, die Leute an der Kabine, aber das war auch, das sieht ganz schlecht aus. Aber ja, er war so von hinten, hat mir da reingeguckt, was ich gerade gesagt habe. Deswegen kann ich den nächsten Mal vielleicht rausbleiben. Aber ja, wenn du so in dem Spiel bist, dann so, ja, genau. Genau, das gibt es für die Gewinn, ja, dann passieren so Sachen. Aber ist gut, dass das reicht, dass er war kein roter Kopf. Ja, war nicht ganz richtig zu hören, deswegen erkläre ich es euch nochmal, aber war echt total eine coole Szene. Nämlich, ihr habt da kurz so ein kleines Gelächter gehört und das ging aus, weil Daniel Ginzek, der noch in der Nähe stand und hörte, dass Wout Weghorst interviewt wurde zur roten Karte, weil der nämlich mal so eben rüberrief, der war doch zu dumm, mal ehrlich, so irgendwas in diese Richtung. Und Wout Weghorst total cool reagiert und guckte da so hin, ja, das sagt jeder so. Also man hat da gemerkt, so in dieser Truppe, gerade auch bei so 2 Stürmern, wo die ja um denselben Platz gerade kämpfen, da stimmt es von der Chemie her. Ne? Also da war irgendwie jetzt nicht angepisst, sondern man frotzelt sich so untereinander. Klar, man war gut drauf nach dem späten Sieg und so. Und er hat das ja auch dann entsprechend nochmal eingeordnet mit holländischem Akzent, dass es für ihn auch keine rote Karte war. Aber das wollte ich euch auch gerne nochmal mitgeben, weil auch so nach dem Spiel, klar, da waren alle ja sehr, sehr, sehr befreit, wirkte das. Es wirkte sehr, sehr fröhlich auch und es war eine gute Stimmung insgesamt. Was Wunder auch, aber das sollte uns auch ja frohstimmen, in Anführungsstrichen, dass da eine Mannschaft auch heranwächst, die untereinander auch miteinander kann. War ja in der Vergangenheit jedenfalls gefühlt nicht immer so. Und eine weitere Premiere hatte ich ja gerade versprochen, und zwar von unserem ersten Torschützen in dieser Saison, nämlich, oder in der Bundesliga-Saison vielmehr, nämlich von Jay Brooks, der da nach einer Ecke, ich fasse es ja nicht, nach einer Ecke, wir waren so standardungefährlich und jetzt fährt das erste Tor nach einer Ecke, und zwar eine gute Variante, wo er da völlig blank steht am langen Eck. Und er ist ein Typ, der ja nicht viele Interviews gibt, das muss man ganz klar mal sagen. Also der ist nicht sehr, sehr präsent, hat auch gesagt, dass ihm das gar nicht so liegt, dass er gar nicht so viel zu erzählen hätte in dem Sinne. Deswegen also eine echte Premiere hier auch mal fürs Wölferadio, mal Jay Brooks zu hören in dem Zusammenhang. Denn ich habe ihn auch gefragt, nachdem ja in der Vergangenheit, das hat er ja auch alles mitgemacht, hier Relegation letztes Jahr und so, ob sich durch so einen Sieg wie gegen Schalke da auch im Verhältnis mit den Fans irgendwas verändert. Die Fans haben euch zu Recht gefeiert heute mal wieder. War das auch ein Stück weit dann vielleicht auch im Vergleich zur letzten Saison auch ein Stück weit Versöhnung dann auch für Mannschaft, Fans? Die ich denke, jeder Sieg tut gut, nicht nur für uns, sondern auch natürlich für die Fans. Und die haben sich wahrscheinlich genauso gefreut wie wir und haben das lautstark präsentiert. Ja, das stimmt, lautstark präsentiert haben wir das auf alle Fälle oder haben die Fans das auf alle Fälle. Man hat so gemerkt, er wird das gar nicht so hochhängen, das Thema, zum Thema Versöhnung und Verhältnis zu den Fans. Und er wollte aber auch das Spiel insgesamt nicht so hochhängen. Also es war auch so ein wohltuendes, ja, Leute, lass mal abwarten, so wie er auch reagiert dann nach dem Tor. Ja, was soll ich denn machen? Den muss ich halt irgendwie reinmachen. Also insgesamt ein guter Auftritt von Jay Brooks und auch sehr reflektiert in der Mixzone, wie er da auch gesprochen hat. Das war ja, kriegt man nicht so häufig mit, wollte ich euch auch an dieser Stelle auch gerne mal erzählen. Ja, und auch sonst gab es eigentlich gar keinen Zweifel, dass das Spiel oder der Sieg gegen Schalke absolut verdient gewesen ist. Der VfL hat und das wisst ihr ja auch, dass ich da gerne mal auf die Zahlen gucke, da auch in ganz vielen Kategorien vollkommen überzeugt. Zum Beispiel bei den Zweikämpfen. 54% der Zweikämpfe hat der VfL für sich entschieden. Das ist schon mal echt amtlich bei der ganzen Sache. Dann aber auch, klar, kann man jetzt nicht so werten, weil die Laufbereitschaft zwar da gewesen ist, aber natürlich mit einem Mann mehr, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte oder Ende zweiten Hälfte, da stimmen die Werte dann nicht so richtig, aber man hat dann trotzdem 6 Kilometer mehr abgerissen als der Gegner und man hat auch deutlich mehr intensive Läufe absolviert, also man hat viel investiert in das Spiel und in den Sieg, 57% Ballbesitz, knapp 80% der Pässe, Das geht noch ein bisschen besser, aber Schalke hat nur 67% der Pässe an den Mann gebracht. Das ist eigentlich nicht Bundesliga-tauglich, möchte ich mal sagen, beziehungsweise das ist nicht das, was du brauchst, um in der Bundesliga dann auch zu bestehen. Aber das zeigt auch, wie aggressiv der VfL zu Werke gegangen ist und dann auch immer wieder das Passspiel der Schalker dann letztendlich auch unterbunden hat. 10-8 Torschüsse, das ist aller Ehren wert. Und wenn man dann auch nochmal quasi auf die einzelnen Spieler dann auch schaut, dann haben wir hier mit Maximilian Arnold 10,95 Kilometer hat er abgerissen, gute Laufleistung, Renato Steffen 10,9, Camacho 10,8, Knoche 10,3, William 10,0, daher selbst auch John Anthony Brooks dann mit 9,8. Alles gute Werte, was das angeht, und da kann man dann wirklich auch sagen, Jungs, da habt ihr sehr, sehr, sehr gut abgeliefert an dem Tag, und darauf gilt es dann noch an dem Tag, und da gilt es dann auch drauf aufzubauen. Ja, sehr, sehr schade ist, dass unser Kapitän ausfallen wird, Joshua Gilavogui, der ja eine Knieverletzung erlitten hat, in der ersten Halbzeit schon zur Hälfte runter musste und dann mit einer langwierigen Knieverletzung jetzt auch ausfällt. Dabei hatte er kurz nach Spielschluss noch total optimistisch geklungen. Ja, Knie am Knie. Weil, wie habe ich gesagt, das war, ich könnte wieder laufen, nicht bei 100%. Und jetzt müssen wir eine Untersuchung machen, um zu gucken, wie die Bonds sind. Ja, und die Bänder offensichtlich nicht in Ordnung. Oder noch vielleicht Schlimmeres, was wir ja nicht wissen, aber langwierige Knieverletzung klingt nicht besonders gut. Ja, also wie gesagt, der war eigentlich gut drauf, hat gescherzt, hat gelacht, hat noch sich ein bisschen foppen lassen, weil er dann aufgrund der Verletzung nicht richtig aufs Tor schießen konnte, wo da eine gute Gelegenheit noch war in der ersten Halbzeit. Also sehr, sehr schade, dass Joshua Gilavogui ausfällt, zum Kapitän gewählt, Stützpfeiler der Mannschaft, unwahrscheinlich wichtig von der ganzen Ausstrahlung her dann letztendlich auch. Immer ein Typ, der auch positiv ist, also auf und neben dem Platz. Für uns, glaube ich, ein herber Verlust. Und an dieser Stelle, Joshua, noch eine ganz, ganz herzliche gute Besserung. Alles Gute und komm wieder schnell auf den Platz zurück. Ja, Aufregung gab es ja nicht nur um Joshua Gilavogui, sondern auch um das, was er und alle VfL-Kapitäne in dieser Saison am Arm tragen werden, nämlich die berühmte Regenbogenbinde. Und da gab es wie gesagt, Aufregung, Kritik, Ärger, Beef, Social Media ist fast explodiert, jetzt fast gesagt. Aufgrund dessen, was Josip Brekalo da gesagt hat hinterher, dass er hinter der Aktion des Vereins nicht vollständig stehen könnte, weil das seinen christlichen Werten entgegensteht. Da will ich auch gar nicht jetzt großartig mehr drauf eingehen, weil da ist so viel geschrieben und gesagt worden und so weiter und so fort, dass das, es ist schade, dass dieser tolle Sieg über Schalke 04, dass das wieder dann auch in den Hintergrund gerückt ist, weil die Medien natürlich das Thema aufgegriffen haben. Ich will, wie gesagt, da gar nicht großartig das nochmal aufarbeiten oder sonst irgendwas oder da irgendwie eine Meinung skizzieren oder irgendwas verteidigen oder sonst irgendwas. Sind nur zwei Sachen, die mir dazu einfallen, und das erste ist, wir reden ja hier nicht von freier Meinungsäußerung in dem Zusammenhang, sondern wir reden hier über eine Dienstanweisung des Arbeitgebers. Das, also um die ganze Emotion da mal rauszunehmen. Also der Arbeitgeber hat entschieden, dass sowas gemacht wird. Und da kann ich mich als Angestellter des Vereins, jedenfalls aus meiner Sicht, oder egal, wo ich angestellt bin, nicht hinstellen und sagen, okay, Arbeitgeber, du sagst was, finde ich aber scheiße und ich würde es nicht machen. So. Ich glaube, das könnte ich nicht bei vielen Arbeitgebern machen, weil dann würde ich sehr, sehr schnell zum Gespräch zitiert werden, was das angeht. Also da geht es jetzt rein um die formalen Geschichten und nicht, was da vielleicht auch idealistisch hintersteht. Und das Zweite ist, was mir da auch nicht dran gefällt an dieser Diskussion, dass das wieder jetzt reduziert wird, offensichtlich rein auf die sexuelle Orientierung. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich in einem Fußball-Podcast das mal hier oder das Thema Homophobie da nochmal thematisieren muss in diesem Zusammenhang, was den VfL Wolfsburg angeht, weil ich habe gedacht, das sind alles keine Themen für uns, beziehungsweise ist alles völlig normal und es geht um Vielfalt und was weiß ich was. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht weiter ausbreiten, aber es ist schade, dass das jetzt nur darauf reduziert wird, denn die Regenbogenbinde steht ja für ganz, ganz viele Sachen, also zum Thema Vielfalt, Kultur, kulturelle Vielfalt, Glauben und so weiter und so fort, und das ist ja auch alles vereinbar mit dem, was Josip Brekalo vertritt, und wenn er sagt, das ist mit meinem Glauben nicht vereinbar, das eine, ja, aber da sind es doch die anderen 20 Werte, die dahinter stehen. Also vielleicht kann man sich das dann auch nochmal überlegen, wie man sich da auch entsprechend dann in der Öffentlichkeit so äußert. Ich fand es ein bisschen schade, und das ist so das, was ich da abschließend zu sagen möchte, dass das alles so ein bisschen überlagert hat oder überdeckt hat, wo wir eigentlich ja was richtig Gutes zu feiern hatten am Samstag. Insofern, ja, schade, dass es so ist, aber es hat ganz, ganz vielen VfL-Fans sicherlich unter den Nägeln gebrannt. Und ja, deswegen wollte ich es einmal nur kurz nochmal streifen. Aber wie gesagt, es ist sowieso schon zu viel gesagt worden zu dem Thema. Wenn ihr da weiteren Bedarf habt, Redebedarf und so weiter, können wir das natürlich auch gerne vertiefen. Mache ich mit euch gerne natürlich, aber von meiner Seite aus soll es das jetzt auch gewesen sein. Denn ich möchte auch auf ein ganz interessantes und wichtiges Thema überleiten an dieser Stelle. Etwas, was die VfL-Fans in den vergangenen Wochen sehr, sehr umgetrieben hat. Nämlich das Thema Fankultur und damit verbunden auch der Einsatz um das Zinnenwappen, was insbesondere die aktive Fanszene da vorangetrieben hat. Und eine neue Abteilung ist in diesem Zusammenhang gegründet worden. Nämlich die Abteilung Fanszene beim Wolfsburg e.V. angesiedelt. Und darüber möchte ich jetzt reden mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Ja, und ich hatte ja gesagt, dass ich mich diesem Thema, insbesondere Fankultur und Zinnenwappen, in einer der kommenden Sendungen nochmal genauer widmen werde. Und genau das mache ich heute. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich von der Abteilung Fanszene, die ja aus der Faninitiative Faszination im Kampf ums oder Einsatz fürs Zinnenwappen hervorgegangen ist, den Abteilungsleiter der Abteilung Fanszene. Und das ist Pascal Dornhoff. Hallo, Kalle. Hallo, grüß dich, Lenny. Ja, bevor wir zum Ernst des Lebens kommen, möchte ich mal sagen, lass uns doch erst nochmal sportlich einsteigen. Wie hat dir denn der Auftritt der Mannschaft gegen Schalke gefallen? Ja, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich ein bisschen skeptisch an die Partie rangegangen. Das Spiel gegen Neapel hat mir gut gefallen, da gab es einige gute Ansätze. Und beim ersten Pflichtspiel dann in Elversberg, da habe ich mich dann wieder so ein bisschen schwer getan, sag ich mal, wie viele andere wahrscheinlich auch deine Spielidee rauszusehen. Von daher war ich mir nicht ganz klar, wie man das Schalke-Spiel jetzt einschätzen soll. Am Ende ist es natürlich positiv für den VfL ausgegangen, das hat mich überrascht. Von daher bin ich super glücklich mit dem Auftritt der Mannschaft. Auch in dem Fall konnte man jetzt mal von der Mannschaft sprechen. Der Auftritt hat mir gut gefallen, haben zusammengehalten und letztendlich den ersten Heimsieg zum Liga-Auftakt eingefahren. Ich denke mal, das ist für alle ein gutes Erlebnis und darauf müssen wir aufbauen. Ja, die Skepsis, von der du sprichst, das hat ja auch ganz, ganz viele VfL-Fans umgetrieben vor der Saison. Da gab es ja auch ganz klare Forderungen, von wegen man möchte endlich wieder auch Arbeit, Fußball, Leidenschaft auf dem Platz sehen. Wie viel Arbeit, Fußball, Leidenschaft hast du denn schon gesehen bei dem Auftritt gegen Schalke? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also das an einem Spiel festzumachen, also für mich hat es bei dem Spiel gestimmt. Ne? Der Arbeitseinsatz war da, Fußball gespielt wurde auch und Leidenschaft, da erinnere ich mich, na klar, an die letzten Minuten, wo dann auch der Sieg eingefahren wurde, wo dann die Mannschaft kommt und die Kiddies sind noch mitten auf dem Platz und es wird gefeiert. Das ist eine andere Atmosphäre gewesen. Allerdings bin ich gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Auch wenn du von Mannschaft sprichst, also es sind wie in der Tat noch größtenteils die Spieler aus der letzten Saison. Für mich wird jetzt entscheidend sein, wie sie sich nachhaltig auch präsentieren und ob sie eben das Motto Arbeit, Fußball, Leidenschaft auch nachhaltig verkörpern oder ob das jetzt ein einzelner Ausreißer war. Ich bin gespannt, aber der Sieg und auch der Auftritt stimmt mich schon mal positiv. Mich auch. Und damit kommen wir zum eigentlichen Beweggrund unseres Gesprächs heute. Und Beweggrund ist auch das richtige Stichwort, genau das richtige Stichwort. Ihr habt die Abteilung Fanszene gegründet beim e.V. Was waren für dich und deine Mitstreiter da auch die Beweggründe, das zu tun? Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also die Idee, eine eigene Fanabteilung beim VfL Wolfsburg zu gründen, gab es bereits rund um die Jahrtausendwende 2001, 2002, als man gemerkt hat, Mensch, da bewegt sich was in unserem Verein, es ändern sich Strukturen, hat man zu dem Zeitpunkt ein Stück weit verpasst, eben auch weil die Fanszene da noch nicht strukturell so gut aufgestellt war, wie es jetzt der Fall ist. Gab viele einzelne Fans, gab wenige organisierte Fans. Das Ganze wurde dann 2010, 2011 nochmal aufgegriffen, kurz nach der Meisterschaft, wo man wieder gemerkt hat, Mensch, im Verein tut sich was, es gibt neue Strukturen, wir kriegen immer mehr Fans dazu, wie können wir die bündeln, wo können wir denn Faninteressen platzieren und auch einbringen. Auch da hat es nicht ganz hingehauen und jetzt schlussendlich haben wir eigentlich den Schluss gefasst, uns endlich zu organisieren im e.V., überfällig, würde ich fast behaupten, und haben eigentlich den viel beschworenen Umbruch da, sag ich mal, als Kontext genommen, der ja schon im letzten Jahr angekündigt war, nicht alle zufriedengestellt hat. Dieses Jahr hatten wir da größere Hoffnung dran. Haben gesagt, wenn es denn einen Umbruch gibt, dann soll es den auch für uns geben. Dann wollen wir daraus bewegen und wollen eben auch schauen, dass wir Faninteressen dort platzieren können, wo wir sie eben noch platzieren können. Wenn wir jetzt sehen, wie es mit dem Elsterweg beispielsweise weitergeht, Das ist ein Thema, was uns am Herzen liegt und wo wir schauen wollen, dass da eben, ich sag mal, weiterhin Sport getrieben wird und keine Bank oder ein Supermarkt steht, sondern dass diese Stelle im Wolfsburger Stadtbild immer noch für Sport in der Sportstadt Wolfsburg steht oder eben auch die, ich sag mal, vielseitig diskutierte Diskussion um das Finnwappen bei einem Bewegpunkt, die wieder aufgeflammt ist, da doch organisiert ranzugehen. Wie ist die Resonanz bisher auf die Gründung? Also ich sag mal, von den Fans durchweg positiv und auch vom VfL Wolfsburg e.V. wurden wir da mit offenen Armen begrüßt, haben auch gesagt, Mensch, der Schritt ist eigentlich überfällig, dass wir hier sowas auch im VfL Wolfsburg e.V. haben. Schön, dass ihr die Initiative ergreift. Jetzt zuletzt auch bei dem Abschiedsfest von dem Sven Knippertz haben wir viel Kontakt zu den einzelnen Abteilungen des VfL Wolfsburg gehabt, zu vielen Abteilungsmitgliedern, die uns dabei gepflichtet haben und gesagt haben, gut Jungs und Mädels, was er da tut. Von der Fußball GmbH, da haben wir in der Tat noch gar nicht so großartig die Berührungspunkte. Wir bestehen ja erst seit dem 1. Juli 2018 und das Ganze ist noch ein Stück weit im Aufbau. Das heißt, die Resonanz bezieht sich dann eher auf die Fans, die wir am Stadionfest abholen konnten mit unserem Infostand oder auch beim Abschiedsfest von Sven Knippertz am Elsterweg zuletzt. Du hast eben schon kurz was zum Thema Zielsetzung gesagt. Elsterweg spielt da eine Rolle, Zinnenwappen auch. Welche Zielsetzung insgesamt verfolgt ihr denn? Und wenn man auf das Zinnenwappen an sich guckt, gab ja zwischenzeitlich auch die Ablehnung durch den Verein, durch die GmbH. Welche Rolle spielt in der Zielsetzung auch der Einsatz ums Zinnenwappen bei euch? Ja, also grundsätzlich überall steht ein Stück weit der Brückenschlag, den wir schlagen wollen, vom IV zur Fußball GmbH. Der ist unserer Sicht nach 2002 oder rund um die Jahrtausendwende ein Stück weit verloren gegangen. Da gab es eine Entfremdung zwischen dem Gesamtverein und der ausgegliederten Fußballabteilung. Und unsere Idee ist praktisch als Bezugsgruppe Fans da wieder ein Stück weit Annäherung zu schaffen durch verschiedene Projekte, durch Traditionsprojekte, wo wir sowohl den e.V. als auch die Fußball GmbH mitnehmen wollen. Wir wollen einen möglichst einheitlichen Auftritt als Fußball oder als Gesamtverein und Fußballverein schaffen, als der Sportverein Wolfsburg nach außen hin, der sich dann doch schon ein Stück weit auch seiner Tradition und seiner Herkunft bewusst ist. Ne? Also da wollen wir auch ein Stück weit schauen, dass man Anlauf nimmt, um dann auch positiv nach vorne zu gucken. Ne? Also nicht nur in der Vergangenheit schwelgen, sondern wir arbeiten zusammen mit beiden Parteien an einer positiven und nachhaltigen Zukunft des VfL Wolfsburg. Zwei Themen habe ich schon genannt. Das ist einerseits der Elsterweg, der, was ja eher, ich sag mal, ein e.V.-Thema ist, weil viele Abteilungen da noch Sport getrieben haben und auch noch Sport treiben und auch in Zukunft dort ansässig sein wollen. Da schauen wir natürlich, dass wir da Faninteressen platzieren, dass das auch erhalten bleibt, so gut es geht. Die Haupttribüne steht da zum Beispiel unter Denkmalschutz. Viele haben positive Erinnerungen an den A-Block. Da schauen wir, dass so ein Interesse damit einfließen. Du hast von der Ablehnung des Zinnwappens gesprochen. Das ist richtig. Die Fußball GmbH hat sich in der Stellungnahme gegenüber Faszination dazu geäußert, dass es im Kontext des Umbruchs 2018 nicht zu einer Änderung kommt. Wir als Abteilung Fanszene verfolgen die Entwicklung gespannt, sag ich mal. Aus den Faszinationskreisen konnten wir auch hören, dass es viele Gespräche mit Entscheidungsträgern auch abseits der Geschäftsführung gibt. Das heißt, wir schließen daraus, dass die Messe da noch nicht gelesen ist. Durch unseren Kontakt zum VfL Wolfsburg e.V. kann ich eigentlich nur sagen, dass sie dem Thema offen gegenüberstehen, ja auch eine Abstimmung gemacht haben, die mit 86% für die zukünftige Nutzung des Zinnwappens doch recht positiv ausgefallen ist. Also da sitzen ganz viele Entscheidungsträger mit am Tisch, die das Thema natürlich auch verfolgen ich weiß, dass es immer noch Thema ist und bin da eigentlich frohen Mutes, dass diese Diskussion weitergeht und letztendlich auch irgendwann Früchte trägt. Wir sind als Abteilung bemüht, Entscheidungsträger dafür zu sensibilisieren, dass es eben die Wiedereinführung des Zinnwappens als symbolische Annäherung zwischen Fußball GmbH und VfL Wolfsburg e.V. gibt. Wir sehen da ein großes Potenzial auch in der Außenwirkung und in der Markenkommunikation und freuen uns, wenn dieses Potenzial irgendwann erkannt wird. Da hätte ich eine Nachfrage zu, und zwar, weil es im Nachgang der Ablehnung hieß, von Faszinationsseite, als eine Gesprächsgruppe angeboten wurde, eine Projektgruppe zum Thema Fankultur, dass man sich da nicht großartig dran beteiligen wollen würde. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, steht man ja gerade auch, was das Thema Fankultur angeht, da auch weiter im Austausch. Das heißt, man redet weiter miteinander. Ist das richtig? So habe ich das aufgefasst, genau. Also das Thema war, also wir haben natürlich auch Rücksprache mit den Entscheidungsträgern beim VfL Wolfsburg e.V. gehalten, eben als Abteilung Fanszene. Und, also man hat von Fanseiten jetzt nicht die Schotten runtergelassen und gesagt, jetzt reden wir nicht mehr mit euch. Nee, das denke ich nicht, weiß ich nicht. Also das kann ich so, sage ich mal, der Stellungnahme nicht entnehmen. Okay. Insgesamt, die Diskussion ums Zinnenwappen war ja sehr emotional geführt in den vergangenen Wochen. Es gab sehr viel Zuspruch auch von Leuten. Die Petition mit über 5000 Unterschriften ist da geleistet worden. Wenn man aber in den Foren auch so quer geguckt hat, da gab es auch viele VfL-Fans, die eher genervt auf das Thema reagiert haben. Siehst du da eine Möglichkeit, diese Positionen auch zu vereinbaren in Zukunft? Denn so gemeinsam marschiert es sich ja dann doch besser. Ja, da bin ich ganz bei dir, dass man gemeinsam immer am besten agieren kann. Ich finde es schwierig, da Zahlen anzuführen. Das heißt, na gut, wir haben auf der einen Seite natürlich Petitionsunterstützer. Es gab auch etliche Abfragen jetzt seitens des EV, die eine, die ich genannt habe, oder eben auch in Zeitungen oder anderen Anbietern von Umfragen, die dann doch immer recht deutlich ausgefallen sind für das Zinnwappen. Es gab aber eben auch Prozentteile, die sich dagegen ausgesprochen haben, wie viel das sind. Und wie man das ummünzen kann auf, ich weiß nicht, die Gesamtheit der VfL-Fans oder die Dauerkarteninhaber, das ist immer ein Stück weit schwierig. Meine persönliche Einschätzung ist, dass das Thema einem Großteil der Stadionbesucher relativ egal ist. Das heißt, es gibt einen Kern an Fans, die sich sehr stark für die Wiedereinführung einsetzen. Dann gibt es meiner Meinung nach einen Großteil an Fans oder auch Stadiongänger, denen es grundsätzlich egal ist, und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die dagegen sind. Wenn ich so quer gelesen habe in den Foren, dann waren es aber auch immer dieselben Fans, die sich da genervt gefühlt haben. Das ist ein Stück weit auch, denke ich, normal, dass man nie die 100% erreicht und immer sich jemand von einem Thema genervt fühlt. Manche legen den Fokus auch ein Stück weit stärker auf das operative Geschäft oder verbinden das eine mit dem anderen und sagen, Mensch, wenn wir das jetzt wieder einführen, dann müssen wir auch deutscher Meister werden. Das ist natürlich Quatsch. Also ich glaube, dass das kontrovers diskutiert wird, um die Position zu vereinen. Ich denke, dass das schwierig sein wird, weil es in der Hinsicht doch recht feste Positionen gibt, sag ich mal. Und so ein Mittelding zwischen beiden halte ich persönlich für ausgeschlossen. Wie würdest du generell das Vertrauensverhältnis und die Zusammenarbeit zwischen Fanszene und dem Verein, in dem Fall der GmbH, im Moment bewerten? Finde ich persönlich schwierig. Also ich bin ja, wie eingangs erwähnt, Abteilungsleiter Fanszene. Da muss ich vielleicht ein bisschen was erklären zu. Also die Fanszene des VfL Wolfsburg, die besteht natürlich aus vielen Fanclubs, aus vielen Fans, die sich organisiert haben. Die ist aber nicht gleichzusetzen mit der Abteilung Fanszene beim VfL Wolfsburg e.V. Das ist beim e.V. erstmal lediglich ein Name, unter dem sich Fans, die sich eben beim VfL Wolfsburg e.V. engagieren wollen, die finanzielle solidarische Unterstützung für den e.V. leisten wollen oder eben auch ihr Recht auf Mitbestimmung im Verein nutzen wollen. Für die ist das ein Name, unter dem Namen organisieren wir uns. Es ist aber noch nicht so der Fall, dass wir die gesamte Fanszene des VfL Wolfsburg darin abbilden können oder dass sie darin integriert ist. Von daher fällt es mir schwierig, da eine Bewertung vorzunehmen als Stellvertreter der Fanszene. Das ist ja im Sinne der VfL-Fanszene, die aus vielen Fanclubs besteht, wie gesagt, für mich eigentlich nicht möglich. In der Fanszene gab es ja vorm Schalke-Spiel eine Aufregung, möchte ich mal sagen, um verhängte Stadionverbote, insbesondere was den Capo angeht, also Heise. In dem Fall war es ja auf Bewährung. Wie bewertest du da die Vorgehensweise? Kannst du da was sagen? Auch hier ist es für mich schwierig, da, ich sag mal, die Abteilung Fanszene eigentlich noch gar keinen direkten Kontakt zur Fußball GmbH hatte. Und von daher sind wir mit dem, wir kennen das Thema, aber sind mit dem Thema als Abteilung eigentlich nicht konfrontiert und haben wir damit keine Berührungspunkte. Okay, wie sind denn dann eure nächsten Schritte in der Zusammenarbeit mit der GmbH, mit dem Verein und ja vielleicht auch mit anderen Fanclubs? Ja, also der erste Schritt tatsächlich oder der erste Berührungspunkt mit der Fußball GmbH war jetzt ein Auftritt auf der Bühne vor der Nordkurve, wo wir ein bisschen was zu unserer Abteilungsarbeit sagen konnten. Also wir sind gerade damit beschäftigt, vielfach Aufklärungsarbeit zu leisten. Sei es jetzt zuletzt beim Stadionfest, beim Abschiedsfest von Knippels oder jetzt am Spieltag vor der Nordkurve. Das wird auch in Zukunft ein Schwerpunkt sein, Fans für die Arbeit zu sensibilisieren und zu zeigen, Mensch, ihr könnt euch einbringen ins Vereinsleben und könnt auch aktiv mitbestimmen. Praktisch das Pendant zum, oder das Gegenstück zum Wölfe-Club, nur mit Mitbestimmung, sage ich mal. Das Ganze für 9 € im Monat. Die nächsten Schritte werden sein, dass wir die Fans, die sich für eine Mitgliedschaft entschieden haben, zusammenführen. Wir haben vielleicht, um einen kleinen Ausblick zu wagen, eine grobe Idee, dass man etwas am Vereinsgeburtstag machen könnte. Das ist aber noch nicht so konkret, dass ich dazu jetzt weitere Informationen nennen könnte. Aber wir schauen eben, dass wir die Leute zusammenführen und für uns gucken, was sind unsere kurzfristigen Ziele, was sind die mittelfristigen Ziele, was wollen wir langfristig erreichen, ergänzend zu den Schwerpunkten, die ich ja schon genannt habe als Ziele. Wollen wir da alle Fans mitnehmen und auch allen ein Stück weit Mitbestimmung geben und ja die Ideen und Interessen dann in die Vereinsarbeit einfließen lassen. Also so die groben ersten Schritte. Wir werden zum Anfang des neuen Jahres eine erste große Abteilungsversammlung einberufen und ja, da jetzt ganz strukturiert rangehen und freuen uns über jeden Fan, der Teil eines großen Ganzen mit uns sein möchte. Ja, das klingt auch positiv. Wer sich für das Thema insgesamt interessiert, findet natürlich bei Facebook im Internet dann auch bei Abteilung Fanszene die entsprechenden Informationen oder man greift euch einfach mal ab vor der Nordkurve, da seid ihr ja auch entsprechend ansprechbar und ja, sprecht einfach die Jungs in dem Sinne nochmal an. Und ja, ganz, ganz wichtiges Thema auch für den VfL Wolfsburg, finde ich, Fankultur und auch über das alles überlagernde Thema Zinnenwappen. In den letzten Wochen habe ich gesprochen mit dem Abteilungsleiter der neu gegründeten Abteilung Fanszene beim VfL Wolfsburg e.V. bei Pascal Dorloff und ich danke dir für das Gespräch, Kalle. Vielen Dank, Lenny. Kombinationsspiel. Ja, und es geht Schlag auf Schlag hier mit spannenden Gästen im Wölferadio. Und zwar das Kombinationsspiel mit dem Ausblick auf den kommenden Gegner Bayern 04 Leverkusen Auswärtsspiel am Rhein. Ja, das bespreche ich jetzt mit meinem Experten fürs Wölferadio, nämlich was Bayern 04 Leverkusen angeht. Und das ist Kevin the Magic Scheuren, denn der hat die 0-2 Niederlage, wie er getippt hat, des VfL Wolfsburg gegen Schalke vorhergesagt. Grüß dich, Kevin. Ja, was für eine Begrüßung. Top. Schön, mal wieder hier zu sein, Lars. Echt, ja. Ich freue mich. Hast es voll vergeigt, würde ich sagen. Ja, tatsächlich. Also ich habe die Niederlage meiner Mannschaft natürlich richtig getippt. Also deiner Mannschaft, da konnte ich den Sieg einfach nicht vorhersehen. Das war eine sehr beeindruckende Leistung und hat mir persönlich doch sehr gefallen. Und deswegen nehme ich das gerne hin und krieche es zu Kreuze. Ja, das ist auch vollkommen richtig so, aber wir wollen uns natürlich mit euch beschäftigen und was bei euch so los ist. 0-2 verloren zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach. Erwartbar, schmerzhaft. Gib uns mal ein bisschen Einblick in die Bayern 04-Seele im Moment. Schwierig, ne? Weil die erste Halbzeit war richtig, richtig gut und hat auch Spaß gemacht zuzuschauen. Hat dann die berühmte Kaltschnäuzigkeit gefehlt, vor allem bei einem gewissen Herrn Kevin Volland. Dann Pech mit Baileys Lattenkopfball, Glück, dass Özcan den Ball hält, den Elfmeter. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit war es dann irgendwie, war dann der Wurm drin. Gerade dann nach dem Gegentor waren dann alle irgendwie verunsichert. Schwierig zu sagen, wie das jetzt aussieht. Typisch Leverkusen ein bisschen. Das heißt, wenn man nach dem Leistungsvermögen der Mannschaft fragt, zu Beginn der Saison, ist das noch, ja, normal unkonstant, sagen wir es mal so, oder wie würdest du das im Moment beschreiben? Ich weiß nicht, ob diese Ausrede gelten darf, dieses Anfang der Saison und sowas, weil viel ist ja nicht passiert auf dem Transfermarkt bei uns und es hat ja eine Mannschaft gespielt, die sich schon kennt. Ja, das ist schon zu merken, wenn so diese Sechser bei uns fehlen, die Benders oder ob das Arangis ist, Baumgartlinger ja auch, der sich ja voll in die Mannschaft gespielt hat. Da fehlte dann schon die Ordnung im Mittelfeld und auch sonst ein Bender fehlt in der Innenverteidigung. Aber ansonsten können die alle Fußball spielen und können eigentlich ihr Leistungsvermögen auch abrufen. Und dann sind es dann wieder diese typischen individuellen Fehler, die du in Leverkusen immer hast. Dann die fehlende Rückwärtsbewegung bei Spielern wie Brandt und Bailey. Auch da muss ich irgendwie sagen, typisch Leverkusen. Viel Leistungspotenzial, viel generelles Potenzial, was man irgendwie nicht schafft, schon früh in der Saison abzurufen. War letztes Jahr ja ähnlich, haben wir auch eine Auftaktniederlage gehabt in München, aber da. Wie gesagt, ich finde es super schwer, jetzt zu sagen, wo Bayern 04 steht. Es ist ein bisschen enttäuschend, dass man das irgendwie nicht hinbekommt, dann auch gegen Mannschaft wie Gladbach dann auch mal zu gewinnen einfach, wenn man das Potenzial ja hat, aber so ist es und so muss es dann jetzt irgendwie weitergehen. Da stellt sich automatisch die Frage, das Transferfenster ist ja noch offen, nach Zu- und Abgängen. Zuletzt hat Henrichs nochmal den Verein nach langen Jahren verlassen bei euch. Tut sich da noch was? Also Rudi Völler hat gesagt, dass noch jemand kommen soll, wenn Henrichs geht. Aber eher fürs Zentrum, was überraschend ist. Aber gut, wer das sein soll, wer das sein kann, gibt ja auf der Sechs dann vielleicht noch einen oder anderen Spieler, der vielleicht irgendwie zu holen ist oder so, weil ja Arangis, da weiß man ja nie, wie fit der wirklich bleibt auf Dauer und auch bei den Benders weiß man das ja nicht. ich bin sehr gespannt, wenn Jonas Bolt und Rudi Völler da aus dem Hut zaubern. Gab ja dann doch schon an den letzten Tagen des Transferfans, gerade in Leverkusen, mal die eine oder andere Überraschung. Ne? Tite Rito lässt grüßen. Vielleicht kommt da ja noch was Großes auf uns zu, was wir jetzt noch gar nicht ahnen. Natürlich hat man sich in Leverkusen wieder hohe Ziele gesetzt vor der Saison. Champions League darf es bitte wieder sein. Wie siehst du das? Ist das alles so realistisch, was da bei euch ja an Zielen ausgegeben wurde? Ja, also das muss es auch sein. Letztes Jahr ist man blöderweise Fünfter geworden. Oder Sechster, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie sowas. Und da muss schon eine Steigerung her. Also Platz 4 muss mindestens der Anspruch sein. Ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, dass ich gerne Dritter werden möchte. Und finde das schon durchaus realistisch, weil wir schon eine gute Mannschaft haben, die, wenn sie das auf die Kette bringt, was sie kann, auch mit Siegen ummünzen kann und dementsprechend auch die nötigen Punkte für die Champions League sammeln sollte. Also den Anspruch muss man haben, den sollte man auch erfüllen. Und das würde ich mir auch wünschen, ja. Anspruchsvoll war ja auch die Leistung des VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke. Du hast ja eben auch schon ein bisschen Lob gehudelt. Wie bewertest du das Spiel und was erwartest du auch generell für das Spiel dann am Samstag in Leverkusen? Ich erwarte einen sehr unangenehmen Gegner, weil Bruno Labbadia, wir haben es ja bei mir im Bulli-Special auch besprochen, die Mannschaft schon getrieben hat vor der Saison. Also ich glaube, konditionell ist die auf einem guten Level. Es scheint auch in der Mannschaft so weit zu funktionieren, zumindest war das so mein Eindruck. Dass einer wie Daniel Ginczek direkt mal trifft, ist, glaube ich, auch für ihn, für die Moral ganz wichtig. Bisschen bitter, und es tut mir auch sehr leid für Joshua Gilavogi, der ja wohl länger ausfällt jetzt. Ist natürlich ein wichtiger Spieler für euch, der da jetzt rausbricht direkt mal. Ich glaube, dass ihr mannschaftlich aber durchaus in der Lage seid, am Samstag in Leverkusen was mitzunehmen, gerade weil Bayer zu verunsichert ist, wenn sie bespielt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie die personelle Lage in Leverkusen aussieht fürs Wochenende, ob da einige Spieler zurückkommen oder nicht. Nichtsdestotrotz waren es immer unangenehme Spiele, wenn Wolfsburg auch in Leverkusen schon unangenehme Spiele. Und deswegen glaube ich, wird das ein durchaus ausgeglichenes Spiel. Also ich finde, es wird unangenehm gegen euch zu spielen, weil ihr, glaube ich, schon mit dieser gewissen Labbadia-Euphorie jetzt kommt. Und Bruno ist, glaube ich, gegen Leverkusen auch immer noch ein bisschen extra motiviert, da nochmal so ein bisschen, auch weil er ja von den Fans regelmäßig auch angefeindet wird, da das extra rauszukitzeln bei seiner Mannschaft. Und ich glaube, das kann der VfL durchaus leisten. Ja, dann sag doch nochmal zum Schluss einen Tipp. Ja. Also ich muss ja dazu sagen, wir nehmen das ja jetzt sehr früh auf und ich weiß nicht, wie die personelle Lage aussieht. Ich würde jetzt aktuell, es ist so schwer zu tippen, 2-2. Ja, danke, Punkt nehme ich mit. Würde uns gut zu Gesicht stehen, ein schöner Erfolg wäre das für die Leverkusener weniger und für meinen Experten für Bayern 04 wahrscheinlich auch nicht. Aber er hat wieder sehr Erhellendes hier heute erzählt über Bayern 04 und ich danke ihm wie immer, ein Vergnügen, dass er da war. Danke Kevin Scheuren. Danke dir, Lars. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan ruft seine Freundin im Büro an und sagt: Schatz, ich habe hier ein Puzzle, aber ich kann es nicht. Jedes Teil gleicht irgendwie dem anderen. Darauf die Freundin: Hast du eine Vorlage? Ja, auf der Schachtel ist ein roter Hahn, aber es klappt trotzdem nicht. Sagt die Freundin: Reg dich nicht auf, wir versuchen es heute Abend zusammen. So, am Abend kommt die Freundin nach Hause, ne, guckt sich die Schachtel an, großes Schweigen. Und dann sagt sie zum Eintracht Braunschweig-Fan: So Schatz, jetzt packen wir die Cornflakes wieder ein und reden nicht mehr drüber. Fan-Infos. Ja, und normalerweise ist in dieser Kategorie ja alles an Informationen zu den kommenden Spielen aus Fansicht nochmal so gebündelt, aber heute muss ich leider nochmal ein anderes Fass aufmachen. Und zwar geht es um das Thema Heimbereich. Also Heimbereich, die Sektoren im Stadion, die eigentlich gekennzeichnet sind, dass man da nur erkennbar als Fan des VfL Wolfsburg reinkommt. Und das scheint vor allen Dingen beim Spiel gegen Schalke jetzt nicht gegeben gewesen zu sein. Es gab dann nämlich ein paar Vorkommnisse und da begrüße ich jetzt den Christian von meinem Fanclub Rheinlandwölfe. Der sitzt nämlich da in so einem Heimbereich und da gab es ja böse Vorkommnisse mit Schalker Fans und darüber wollte er uns ein bisschen was erzählen. Christian, grüß dich. Hallo Lars, grüß dich. Ja, also kurz gesagt, hat es Ärger gegeben, da in einem Bereich, wo es eigentlich gar keinen Ärger geben sollte, wo auch ganz, ganz viele Leute sitzen, die eigentlich nicht auf Ärger aus sind, sagen wir es mal so, unter den VfL-Fans. Wenn du mal in kurzen, knappen Worten erzählen kannst, was sich dazu getragen hat beim Spiel gegen Schalke. Ja, also war nun ein erstes Saisonspiel, große Freude und die Freude im Block war dann relativ schnell getrübt, weil doch unerwartet sehr viele Schalke-Fans auch in ihren Farben sozusagen bei uns im Block 60, das ist auf der Haupttribüne Richtung Nordkurve gesessen haben. Und so weit, so gut. Da kann man sicherlich geteilter Meinung drüber sein, ob das so sein muss. Aber die dann doch im Laufe des Spiels, sag ich mal, immer lauter und pöbelnder, auch gerade natürlich bei den Schiedsrichteraktionen dann wurden. Und das mündete dann bei dem Tor oder dem Elfmeter in fliegende volle Bierbecher, die dann bei uns da 5-6 Reihen weiter vorher zwischen uns landeten. Meine Frau komplett die Haare nass, drumherum Freunde von mir mit nassen Jacken und nassen Hosen, worüber wir natürlich alles andere halt amüsiert waren. Jetzt ist die Ecke, und ich habe da ja auch schon mal gesessen, soweit ich weiß, ganz klar ausgewiesen als Heimbereich. Also da sollten gar keine anderen Fans von anderen Vereinen erkennbar drin sitzen. Gab es denn da keinen Ordnungsdienst, der da irgendwie eingegriffen hätte? Nein, gab es also überhaupt nicht. Ich meine, klar, beim Betreten des Blocks stehen immer Ordner. An denen sind aber offensichtlich die Schalke-Fans vorbeigekommen. Warum das so ist, entzieht sich ehrlich gesagt meiner Kenntnis. Mehr weiß ich nicht dazu. Das Schlimme ist dann nur, das kommt ja immer mal wieder vor, dass Gästefans auch auf der Tribüne sitzen. Wie gesagt, da kann man geteilter Meinung zu sein, ob das so sein muss, zumal dort bei uns eigentlich ein extremer Dauerkartenbereich ist. Insofern die eingefleischten VfL-Fans aus meiner Sicht da sitzen. Wenn dann aber so etwas passiert wie bei uns, wo dann Bierbecher fliegen, volle Bierbecher fliegen und wir den Ordnern zu verstehen geben, hier, Jungs, macht etwas, schmeißt die bitte aus dem Block raus, sonst eskaliert das hier, was es dann nämlich tat. Also es gab dann nicht nur Pöbeleien und Zeichen mit, ich sage jetzt mal, angedeutete Messer an die Kehle von den Schalke-Fans, worauf dann sich natürlich weitere Leute provoziert fühlten bei uns und nicht nur Wortgefechte, sondern es dann zum Handgelenge bis hin zu Handgreiflichkeiten auf der Treppe dann gab. Dann kamen irgendwann die Ordner, für meine Begriffe viel zu spät, und stellten sich auch mehr oder weniger zwischen die brüllenden, pöbelnden, schreienden Fans, anstatt die einfach aus dem Block zu geleiten. Und das, finde ich, war dann für mich der Höhepunkt der Geschichte. Das eine ist, dass sie den Block betreten haben, das andere ist, dass sie nach dem Pöbeln Bierbecher schmeißen, dann nicht rausbegleitet worden. Und dazu muss man sagen, da sitzen ja nicht nur Frauen, da sitzen saßen Kinder, und da hört für mich dann irgendwann der Spaß auf, weil da sind dann den Spaß am Fußball gucken. Ja, man merkt, es ist zwar schon ein paar Tage her, entsprechend reflektiert schilderst du das Ganze, aber man merkt auch schon so innerlich bisher noch stinksauer über die Aktion, die da gelaufen ist. Was forderst du denn jetzt auch an Konsequenzen oder was müsste dann jetzt auch denn passieren? Also zu meinen Begriffe gibt es eigentlich zwei Entscheidungen, die sich ja auch der Verein oder dementsprechend dann der Ordner, die Ordnerschaft dann auch überlegen müssen. Möchte ich, um des Kartenwillens zu verkaufen, in den Heimbereichen Gästefans sitzen haben, und wenn ja, dürfen die da die Farben tragen, weil wie gesagt, es kommt immer wieder vor, es eskaliert nicht immer, so wie jetzt am Samstag, aber wenn es dann eskaliert, dann stelle ich mir schon die Frage, ob das wirklich die Idee dahinter ist, des VfL Wolfsburgs das so zu tun. Das ist das eine von Vereinsseite, und das andere ist, wenn ich doch Ordner habe, die ja nicht zum Fußball gucken da sind, sondern eigentlich in den Zuschauerbereich gucken sollten, dann erwarte ich mir einfach eine schnelle Reaktion und dann auch ein Trennen der Fanlager und nicht ein, ich erwarte mal ab, bis ich das hier wieder beruhigt, sondern dann muss ich doch bitte dafür sorgen, dass die pöbelnden Fans, und ich meine, da wurden Sitze kaputt getreten, da wurde, wie gesagt, das Handgemenge mündete dann auch noch in blutende Fans auf beiden Seiten. Wir sind gerade noch in mein Freund von mir hat Anzeige gegen einen Schalke-Fan wegen Handgreiflichkeiten gestellt. Wir sind noch Zeugenaussagen, das ganze Thema ist noch nicht beendet. Wie gesagt, da erwarte ich mir eigentlich vom Ordnungsdienst einfach dann ein schnelles Eingreifen und auch ein konsequentes Eingreifen. Ja, so sollte es auch sein. Ich habe die Vorfälle auch schon bei den Fanbeauftragten hinterlegt und werde an dem Thema natürlich auch dranbleiben, weil ja, den Spaß am Fußball wollen wir hier keinen versauen. Aber erstmal danke ich dir, Christian, für das Gespräch. Alles klar, gerne, Lars. Ja, und schade, dass man natürlich da auch immer mal drauf eingehen muss, aber es ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, Heimbereich, also man freut sich da und ich weiß das wirklich aus eigener Erfahrung auf, da sitzen keine Leute, die irgendwie auf Krawall gebürstet sind, aber wenn da tatsächlich Fans sind, die sich dann eben nicht benehmen, dann kann sich das ganz, ganz schnell hochschaukeln, je nach Spielverlauf und das muss, glaube ich, auch echt nicht sein. Ja, und damit sind wir am Ende bei dem Wölferadio für diese Woche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wölferadio Hotline 015789070123. Könnt ihr mir auch wieder schreiben oder auch wenn ihr mal wieder persönlich zu Gast sein wollt. Ja, Fan-Talk suche ich auch mal Leute und ja, wünsche allen ein gesundes und gutes Auswärtsspiel in Leverkusen. Die Empfehlung ist tatsächlich, kam ja auch von Seiten der Nordkurve, von der aktiven Fanszene da, am besten per Zug anzureisen. Das kann ich nur bestätigen. Also die A2 ist ganz, ganz schlimm. Es wäre aber sozusagen auch mein Heimspiel, mehr oder weniger. Bin da ja vor der Tür, wohne ja quasi vor der Tür in Leverkusen. Und ja, werden wir uns hoffentlich sehen. Wer mich ansprechen möchte, immer herzlich gerne, freue ich mich. Darf mir auch gerne ein Bier ausgeben. Wer möchte, darf mir wie immer schreiben, Wolfsblog oder auch bei Facebook. Da freue ich mich drüber, wie es euch gefallen hat, welche Themen ihr auch da gerne mal platziert haben möchtet. Und ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in Leverkusen die nächsten Punkte sichern und sage, bleibt geschmeidig und nur der VfL. Das ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Nur der Fall.